Erster Neman war der Chef der Armee von Aram. Sein König mochte ihn sehr. Gott gab ihm Siege. Aber Neman war sehr krank an der Haut. Zweiter Soldaten aus Aram nahmen ein Mädchen aus Israel mit. Sie war eine Dienerin für Nemans Frau. Dritter, das Mädchen sagte zu ihrer Herrin, mein Herr soll zum Propheten gehen. Der Prophet in Samaria kann ihn gesund machen. Vierter, Neman ging zu seinem König. Er erzählte ihm, was das Mädchen sagte. Fünfter, der König von Aram sagte, geh nach Israel. Ich schreibe einen Brief. Neman nahm viel Silber, Gold und Kleider mit. Sechster, er brachte den Brief zum König von Israel. Im Brief stand, hilf meinem Diener Neman. Mach ihn gesund. Siebter, der König von Israel las den Brief. Er hatte Angst. Er sagte, bin ich Gott? Er will nur Streit mit mir. Achte, Elisa hörte davon. Er schickte eine Nachricht zum König. Er sagte, schick den Mann zu mir. Er soll den Propheten sehen. Neunter, Neman kam mit seinen Pferden und Wagen. Er hielt vor dem Haus von Elisa. Zehnte, Elisa schickte einen Boten nach draußen. Der Bote sagte, wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wirst du gesund. Elfter, Neman wurde wütend. Er sagte, ich dachte, er kommt zu mir. Er soll zu seinem Gott beten. Zwölfter, sind die Flüsse in Damaskus nicht besser? Kann ich mich nicht dort waschen? Er ging wütend weg. Dreizehnter, seine Diener sagten zu ihm, Herr, tu es doch. Wenn es schwer wäre, würdest du es tun. Wasch dich einfach. Vierzehnter, Neman ging zum Fluss Jordan. Er ging 7-mal unter Wasser. Seine Haut wurde ganz gesund wie bei einem Kind. Fünfzehnter, er ging zurück zu Elisa. Er sagte, jetzt weiß ich es. Es gibt nur einen Gott in Israel. Nimm ein Geschenk. Sechzehnter, Elisa sagte, ich nehme nichts an. Gott ist mein Zeuge. Neman bat ihn sehr, aber Elisa wollte nichts. Siebzehnter, Neman sagte, dann gib mir etwas Erde mit. Ich will nur noch dem Gott von Israel Opfer bringen. Achtzehnter, aber eine Sache ist wichtig. Mein König geht in einen anderen Tempel. Ich muss mitgehen. Gott soll mir das verzeihen. Neunzehnter, Elisa sagte zu ihm, geh in Frieden. Neman ging ein Stück weg. Zwanzigster, Gehasi war der Diener von Elisa. Er dachte, mein Herr hat kein Geschenk genommen. Ich laufe Neman nach. Einundzwanzigster, Gehasi lief hinter Neman her. Neman sah ihn und hielt an. Er fragte, ist alles gut? 22. Gehasi sagte, ja. Aber mein Herr schickt mich. Zwei junge Männer sind gekommen. Gib mir Silber und Kleider. 23. Neman sagte, nimm bitte mehr Silber. Er gab ihm zwei Beutel Silber und Kleider. Diener trugen alles. 24. Am Hügel nahm Gehasi die Sachen weg. Er versteckte sie in seinem Haus. Dann schickte er die Männer weg. 25. Gehasi ging zu Elisa. Elisa fragte, wo warst du, Gehasi? Gehasi sagte, ich war nirgends. 26. Elisa sagte, ich habe alles gesehen. Du hast das Geld und die Kleider genommen. Ist jetzt die Zeit dafür? 27. Jetzt bekommst du die Krankheit von Neman. Auch deine Kinder werden sie haben. Gehasi ging weg. Er war krank.